DJ-Session mit Mogwai. Sektor, was geht da draußen? Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ-Session, das wir jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch und das mit aktuellster Clubmusik in der ersten Stunde, wie mit mir Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter mit einem Gast-DJ, keinen geringeren als Vintage Culture aus Brasilien. Der spielt dann von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 gibt's dann nachher noch alle Farben aus unserem 1 Live DJ-Session Residency. Bei mir geht's hier los mit der ersten Platte, die kommt von Burak Yeter und die heißt Everybody. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back. Live DJ Session mit Mogwai. Hey, ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. Freely. Create a place where love always wins. Never ever give up that fight, because we are all one. And we come together to celebrate unity, compassion, and understanding. We celebrate life, life, life, life, life. Finde von Dario Nunes und Cesar Sanchez. Ihr Track heißt Let's Work und ihr hört die 1Live-DJ-Session und das gerade mit mir, Mogwai, in the Mix. Wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute Abend interessiert, dann geht doch einfach mal in unsere 1Live-App. Hört euch dort gerne die DJ-Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1Live-DJ-Session. Hier geht es schon weiter mit dem nächsten Kandidaten, Kasim, mit I'll Take You There. Das kommt jetzt. DJ Session mit Mogwai. Die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai in the Mix. DJ Session mit Mogwai. Boy, what a road to rename them a car. Boy, them want to be the my daughter after all. When we check it out, them brain it small. Seven time rise, seven time we fall. Don't play papa, so mash up the dance hall. Crowd up and the receiving end, them a ball. Oh, them a ball for bass, my name, them a car. To play sweet music, they want on for all. The people, them a bring me super DJ for more. Because they love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubbling on the dance floor. Divide them at and the music wicked. The comfy nice up the life where you live. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. Shots of a fool, never know the rule. They never they go to basement class school. But we need to teach them for should be. Make sure we stand the next victim in a killing. Cause we have the knowledge we go and good college. Yeah, plus in our history I know economics and we love music. And when we bust up, they guarantee we got one test for you. But Jack's after all. When we check it out, them brain it small. Seven time rise, seven time will fall. Don't play that bus of my shop, the dance hall. Crowd the party receiving end them a ball. Who them a ball for bass, my name them a call. Through the place with music for one and for all. The people them a make me super DJ for more. Because I love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubbling on the dance floor. The vibes them hot and the music wicked. We come for nice up the life we live. Jump and shout until them be positive. Live the life you love, love the life you live. So think about my mama, them a big future. Tip and if it pop off, they go and nobody if you live. If them a bad man, then nobody shoot. They don't know they're not in the yard with them Bible a big. But some a fool, never know the road. They never they go to basement just school. But we's willing to teach them be a shilling. Make sure we start the next victim in a killing. But some a fool, never know the road. They never they go to basement just school. But we's willing to teach them be a shilling. Make sure we start the next victim in a killing. Now we have the knowledge we go and go college. Yeah, plus in our history I know economics and we love music. Now when we bust up the garage, we got one test for you. Wie ich finde, von Ugel und Divoli und Mark Ward. Ihr Track heißt Jump and Shout und ihr hört die 1Live-DJ-Session und das gerade mit mir, Mogwai. Ja, und wenn ihr diese oder auch andere DJ-Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1Live-App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren, dann egal, wo euch offline anhören. Hier geht's jetzt weiter mit einem der diesjährigen Grammy-Gewinner, mit Bad Bunny und seinem Track La Jumper in Zay Marianella Edit. Der kommt jetzt. Anda cuando la mira, me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Aprovechame, hey. Y colíame, hey. Me vuelve a ver. Tú me la vi, anda cuando la mira, me miro. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Alcani, un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda. No va a volver a nacer. Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miro. Volví

1 Live DJ Session läuft bei euch im Radio und das gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellstem Club Sound. Das ist natürlich auch heute so. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Supernova und heißt Velvet Avenue. Und danach geht's weiter mit Ron Reeser und seinem Track Dance All Night. kidding, no regret in the place. Now step to the beat, I want your waist. Slay, slay, slay, slay, slay, slay, slay, slay, slay. Live und das mit der 1 Live DJ Session und das mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier wie gewohnt mit einem Gast DJ weiter. Heute ist das Vintage Culture aus Brasilien und danach spielt er nachher noch von 0 bis 1 alle Farben aus unserem Resident Team für euch. Also bleibt dran und habt viel Spaß weiterhin mit der 1 Live DJ Session. Make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll